Ja, lass uns mal alle auch am Livestream begrüßen. Halleluja, ihr seid voll dabei, wir lieben euch. Toll, dass ihr dabei seid und toll, jeder, der heute Abend dabei ist. Ich freue mich, das ist total schön. Und wir wollen heute weitermachen in der Lehre über die neue Schöpfung. Halleluja, das ist so eine wunderbare Sache und wir können nicht genug davon kriegen eigentlich, weil das so wichtig ist, weil das uns wirklich ausmacht. Und ich glaube, wir brauchen auch in dieser Zeit ganz besonders ein tiefes Bewusstsein dessen, was Jesus aus uns gemacht hat. Also, dass wir nicht mehr die Alten sind, sondern wir sind wirklich die Neuen. Wir sind wirklich neu geworden. Wir können auch nie mehr zurück. Ja, ich glaube, keiner würde sagen, oh, war es früher vielleicht mal besser, ja, bevor ich eine neue Schöpfung war. Undenkbar, ja. Selbst der schlimmste Tag als Christ, ja, ist immer noch besser als unerrettet und nicht eine neue Schöpfung. Und das müssen wir uns bewusst machen, einfach was Jesus vollbracht hat am Werk, am Kreuz von Golgatha, war natürlich hammermäßig. Er hat uns die Sünde vergeben, was wirklich, Halleluja, ohne Sündenvergebung kein Himmel, was gewaltig war. Er hat uns von unseren Krankheiten geheilt. Er hat die Flüche alle zerbrochen für uns. Er hat uns Autorität gegeben. Und er hat uns zu einer neuen Schöpfung gemacht. Das heißt, wir wurden neu. Dein wahres Wesen, also was du wirklich bist, weil wir sind Geist. Ja, wir haben eine Seele, wir wohnen in einem Körper, aber wir sind Geist und der wurde neu. Das heißt, es ist ganz klar vorher, nachher. Auch wenn du vielleicht nicht immer hundertprozentig den Tag sagen könntest, 19. März 1999 und dann plötzlich war alles anders, ist toll. Das haben manche, manchmal ist es ein Prozess und trotzdem ist es so, du bist eine neue Schöpfung. Und ich sag dir, wenn jemand sagt, hey Alter, ne, dann, dann sagst du, was sagst du denn da? Kannst hey Neuer sagen? Aber es ist doch heiß, dass die Welt immer hey Alter sagt. Deshalb können wir auch gar nicht mehr alt werden. Also du bist nicht mehr alt, sondern immer neuer. Sag mal zu deinem Nachbarn, du wirst immer neuer, nicht mehr alt. Amen, Halleluja, das ist unser Bewusstsein, wir sind neu. Wir sind brandneu und du bist auch jetzt, auch wenn du schon 30 Jahre gläubig bist, bist du brandneu. Diese Natur in dir, die in dir ist, diese wunderbare Jesus-Natur, die Natur des Vaters, diese Natur, die aus seiner Liebe geboren ist, ist immer neu und immer frisch, jeden Tag. Sie wird nicht alt. Das ist so wunderbar, weißt du, alles Irdische wird alt. Deine Klamotten werden alt. Alles Mögliche wird alt, aber du, dieser innere Mensch wird Tag für Tag erneuert durch den Geist Gottes, weil in uns ist der Heilige Geist eingezogen und der erneuert uns die ganze Zeit. Auch wenn du manchmal denkst, oh, da sind vielleicht noch Probleme in der Seele oder so, puh, fühle mich gar nicht so neu, aber die Wahrheit ist, du bist neu. Und natürlich haben wir noch eine Seele. Ja, wer hat eine Seele? Genau, die meisten doch. Und die ist nicht neu in dem Moment, in dem wir Jesus aufnehmen. Und die wird erneuert. Sie wird erneuert. Und wodurch? Sie wird durch das Wort Gottes erneuert. Halleluja. Ich gebe euch nochmal die Bibelstelle, die allgemeine 2. Korinther 5, 21. Die müsst ihr kennen. Und jeder muss sie auswendig kennen. Also, Halleluja. Wer sie noch nicht kann, lerne bitte bis zum nächsten Mal. Wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, schau mal, Neues ist geworden. Juhu. Stimmt, ich bin falsch. Was rede ich hier? 5,17, also korrigieren hier. 5,21 ist aber auch gut. Genau. Und ich glaube, wenn Jesus ein so hammermäßiges Werk vollbracht hat, ja, am Kreuz für uns, dann sollten wir uns das genauer anschauen. Unsere neue Natur, unsere neue Schöpfung, die wir geworden sind. Und dazu gehört Römer 12, 2. Was machen wir jetzt? Da sagt er, oder nicht mehr, sagt er, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Also immer mehr, ja. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist, was ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Je mehr unsere Seele vom Wort Gottes erneuert wird, nicht indem wir schauen, was macht die Welt, was ist der neueste Trend in der Welt, ja, das bringt uns nicht weiter als neue Schöpfung, sondern unser Pool, aus dem wir schöpfen, ist sein Wort. Und das ist so reich. Und es ist halt nicht Buchstabe, sondern es ist pure Kraft, es ist Geist und Leben. Jesus hat gesagt, meine Worte sind Geist und Leben. Also immer, wenn du das Wort Gottes liest, auch, also mit diesem offenen Herzen, dann bekommst du Geist und Leben. Halleluja. Und du merkst es ja auch, wenn du sein Wort liest, wow, du bist ausgerichtet, es baut dich auf. Ja, da ist es das geistliche Speise, die du zu dir nimmst. Und der neue Mensch, ja, die neue Natur, braucht diese geistliche Speise. Ja, sie kann nicht von einem Snack in der Woche leben. Du auch als Körper wirst du schwach, ja? Ein Snack, ein bisschen macht uns schwach, also wenn wir fasten, ist natürlich was anderes. Halleluja, der Herr gibt uns Kraft. Aber was die geistliche Speise angeht, so möchte er, dass wir richtig wohlgenährt sind. Sag mal zu deinem Nachbarn, der Herr möchte, dass du wohlgenährt bist. Wohlgenährt. Halleluja. Wir sind wohlgenährt. Und das Wunderbare ist, genau, wo habe ich noch diese Stelle? Genau, die ist auch gewaltig. Also der Römerbrief ist voll von absolut starken Stellen. Lest ihn bitte mal auch über die Neuschöpfung. Wir erfahren das noch nicht in den Evangelien. Jesus hat noch nicht über die Neuschöpfung gelehrt. Das konnte er nicht, weil die Menschen waren noch keine neuen Schöpfung. Sie waren noch nicht erlöst. Sie hatten den Heiligen Geist noch nicht. Deshalb hat Jesus noch ganz viel Gesetz gepredigt. Einfach, aber nach dem Erlösungswerk erfahren wir von der wunderbaren neuen Schöpfung und ganz stark durch Paulus. Und da heißt es in Römer 6, 6 bis 8, unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt. Juhu, dein früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Yeah. Nun sind wir keine Sklaven der Sünde mehr. Sag mal, ich bin kein Sklave der Sünde mehr. Juhu, die neue Schöpfung ist kein Sklave der Sünde mehr. Denn als wir mit Christus starben, wurden wir von der Macht der Sünde befreit. Du bist als neue Schöpfung von der Macht der Sünde befreit. Vielleicht versucht die Sünde noch in deinem Leben dich zu touchen, aber die Wahrheit ist, du würdest befreit. Genau wie die Wahrheit ist, wir sind schon geheilt. Halleluja. Und das gilt es einzunehmen. Weißt du, diese Geschenke, die Jesus uns am Kreuz und mit dem vollbrachten Werk geschenkt hat, dass wir die wirklich nehmen und wirklich den Benefit des rausziehen, weil das ehrt Jesus. Das ehrt, weißt du, wenn du, genauso, weißt du, ein Kind, du bringst deinem Neffen ein Hammergeschenk mit und der Neffe guckt es nicht einmal an, ja? Da denkst du doch, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt bin ich durch alle Geschäfte gelaufen, habe wirklich dafür etwas gelitten jedenfalls. Und, und jetzt guckt, interessiert er sich für dieses Hammergeschenk, das ich ihm geschenkt habe. Er interessiert sich überhaupt nicht dafür. Und wie viel mehr Jesus, der alles hingegeben hat, wenn wir seine Geschenke, wenn wir diese neue Natur, das, was er aus uns gemacht hat, nicht anschauen, immer sagen, oh, ich bin nichts, ich bin ein Wurm, ich bin der alte Sünder, ich komme da nie raus. Also stattdessen freut er sich, wenn du sagst, Halleluja, Jesus, du hast es für mich gemacht. Und ich sehe es noch nicht in allen Bereichen meines Lebens, aber ich bin da dran und ich nehme es ein. Schritt für Schritt wird dieser neue Mensch in mir sichtbar. Halleluja, den Jesus schon aus mir gemacht hat, der ich schon bin. Beim Geist bist du es schon. Weißt du, so, ich finde es so den Hammer. Weißt du, du bist es alles. Du bist wie Jesus in dieser Welt. Halleluja. Und immer mehr, wenn wir da reingehen in diesen Schatz, wird es uns bewusst und immer mehr kommt es heraus. Und wir haben auch immer mehr die Ausstrahlung, dann wie er. Und immer mehr folgen uns die Zeichen, die er tat. Und der Charakter, die Liebe und alles, was aus ihm herauskam. Also Halleluja, du bist kein Sklave der Sünde mehr. Du bist, und genau, das heißt ja nämlich, wir sind an anderer Stelle Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Und also es ist natürlich ein heißes Wort, Sklaven der Gerechtigkeit, wir sind seine Gerechtigkeit geworden. Aber das heißt, wir sind, ja, vollkommene Gerechtigkeit. Du bist nicht mehr, du hast nicht mehr die Natur der Sünde, du hast nicht mehr die Natur der Ungerechtigkeit, sondern du hast die Natur der Gerechtigkeit. Halleluja. Und die Sünde darf nicht mehr über uns herrschen und sie muss nicht mehr über uns herrschen. Das ist so wunderbar, wenn du sagst, boah, ich habe noch Probleme mit Pornografie oder was auch immer, dann musst du nicht zusammenbrechen und sagen, oh, das wird nie was, sondern ich glaube, je mehr wir uns dessen bewusst werden, dass wir diese neue Schöpfung geworden sind, umso mehr wird Sünde abfallen. Einfach weil wir merken, das passt gar nicht mehr. Es passt einfach nicht. Es passt einfach nicht mehr zu einem Sohn oder mich dauernd besaufen. Das passt einfach nicht mehr. Ja, da muss ich nicht immer schreien, die Sünde anschreien. Also ich glaube, der noch bessere, also es ist schon mal gut, was zu sagen und sagen, nein, du Alkoholdämon oder was auch immer mich da angreift, du weichst. Mach dir aber, ich glaube, und das ist noch effektiver, umso mehr bewusst, es passt nicht mehr zu mir. Es passt gar nicht mehr zu mir. Ich bin eine neue Natur bekommen. Juhu! Ich bin ja aus Jesus geboren. Juhu! Halleluja! Ich bin aus seiner Liebe geboren. Ich brauche diese Ersatzbefriedigung nicht mehr. Ich brauche die Süchte nicht mehr. Die einzige Sucht, die ich habe, ist echt er. Halleluja! Und das ist positiv. Da können wir gar nicht genug. Wir haben ja das Lied, I just can't get enough of you. Und das ist gut. Und es killt alle anderen Süchte. Weil, ja, Halleluja, das andere verliert immer mehr seine Macht. Es wird immer langweiliger. Es wird langweilig. Juhu. Also das ist wirklich das Beste, dass diese Welt einfach mit ihren Verlockungen und dem, was sie ködern und was sie so hinwerfen möchte, dass es einfach langweilig wird, weil wir merken, boah, was wir bekommen haben. Es ist so wunderschön einfach. Und dieses Reich Gottes, es ist einfach wunderschön, weil dieses Reich Gottes voll ist mit seiner Liebe und voll ist mit seinen guten Gaben, mit seinen Geschenken, die einfach wunderbar sind. Also wir haben die gleiche Natur bekommen wie Gott. Du hast die gleiche Natur wie Gott. Halleluja. Gleiche Natur wie Jesus, gleiche Natur wie der Vater, gleiche Natur wie der Heilige Geist. Halleluja. Wir sind aus Wasser und aus Geist geboren. Jesus sagte in Johannes 3,5, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineinkommen. Wir sind aus Wasser und Geist geboren. Wasser heißt, die Sünde wurde abgewaschen. Du wurdest frei, die Sünde wurde dir vergeben. Halleluja. Wir haben keine Sündernatur mehr. Sondern die Sünde wurde abgewaschen. Wir haben die Natur der Gerechtigkeit. Und wir sind aus Geist geboren. Das heißt, der Heilige Geist ist in uns hineingekommen. Und er lebt uns. Halleluja. Und er zeigt uns solche wunderbaren Dinge, die wir auch gerade gehört haben, wie Leiterschaft. Und er macht es einfach. Weißt du, natürlich, dass, wenn wir ins Reich Gottes kommen, ist ja alles neu. Wir kommen ja aus dieser Demokratie und du sagst, boah, manche Sachen waren vielleicht für dich neu gerade, die du in der ersten Stunde gehört hast, ja, weil die natürlich komplett anders sind als in der Welt. Und selbst die Welt sehnt sich danach, letztlich unser Geist sehnt sich danach, weil unser Geist ist geboren aus dem Königreich Gottes, für das Königreich Gottes und für die Gesetzmäßigkeiten auch des Reiches Gottes. Und sie sind gut. Und da fühlen wir uns wohl. Und das ist gut. Und dann lassen wir auch Rebellion und was vielleicht noch irgendwo drin sitzt. Halleluja, lassen wir einfach locker los. Sag mal, ich lasse es locker los. Halleluja. Halleluja, genau. Ich habe euch noch eine wunderbare Stelle, Kolosser 1,13. Folgende: Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Du bist versetzt, jeder Einzelne von uns ist versetzt aus dem Reich der Finsternis in das Reich des Lichts, in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das ist das Reich, in dem wir jetzt leben. Das ist das Reich, in dem wir zu Hause sind und sesshaft sind. Halleluja. Weißt du, dieses Reich, ist der Himmel. Wir wurden wirklich in den Himmel hineingeboren. Du und ich, wir wurden in den Himmel hineingeboren. Und wir leben im Himmel. Du kannst jetzt sagen, Halleluja, ich habe ein Leben wie im Himmel, so auf Erden. Das ist die Wahrheit im Geist. Und wie gesagt, natürlich, unsere Seele wird erneuert, unser Körper wird immer gesünder. Oh, aber das ist die Wahrheit im Geist. Halleluja. Wir sitzen im Reich des Sohnes seiner Liebe. Und da sind wir sesshaft geworden. Und da sind wir zu Hause. Und da ist Hass nicht mehr zu Hause und da ist Streit nicht mehr zu Hause und da ist Eifersucht nicht mehr zu Hause und da ist Fluchen nicht mehr zu Hause und da ist Negativreden nicht mehr zu Hause und da ist Bitterkeit nicht mehr zu Hause, sondern, ja, Halleluja, das sind all diese guten Sachen zu Hause, nach denen unser Geist verlangen hat. Und ja, Halleluja, die zu uns passen. Streit passt nicht zu uns. Du weißt es selber, wenn du mit jemandem im Streit bist, das passt nicht. Ist nicht schön. Du möchtest da raus, ja? Halleluja. Du möchtest in den Frieden, weil der Friede unser Zufluchtsort ist, unser Zuhause ist. Halleluja. Und ich möchte heute in einen ganz besonderen Bereich hinein. Und ein besonderes Geheimnis, das uns Jesus eröffnet hat und in dem wir leben dürfen. Und das ist das Geheimnis der Freude. Und zwar der Freude, die uns niemand nehmen kann. Es gibt eine Freude in dir, die tiefer ist als alles, als jeder Umstand. Es ist eine überschwängliche und unermesslich große Freude. Wir kommen gerade noch nachher noch zu der Bibelstelle. Und zwar, woher kommt diese Freude? Ich lese euch ein paar Bibelstellen vor. Und genau, dann wird euch klar, woher diese Freude kommt. Einmal Johannes 15,9. Wie der Vater, sagt Jesus, mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt, bleibt in meiner Liebe. Und Johannes 16,27, denn der Vater selbst hat euch lieb, weil ihr mich geliebt und geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Der Vater hat uns lieb. Und dann Johannes 17,23, die Hammerstelle, dass sie, in Klammern, durch die Herrlichkeit völlig eins sind, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Juhu! Der Vater liebt uns so, wie er Jesus liebt. Kannst du das mit dem Verstand erfassen? Nein. Jesus, der komplett sündlos ist. Jesus, der Gott ist. Jesus, der sein liebster Sohn ist. Der komplett gehorsam war. der keine Kompromisse je gemacht hat, der immer das getan hat, was ihm gefallen hat. Und er liebt uns ganz genauso. Da ist kein Unterschied in der Liebe des Vaters zwischen Jesus und uns, der neuen Schöpfung, seinen Jüngern, den Söhnen, die ihm folgen. Also da kannst du eigentlich den ganzen Tag nur hüpfen, jubeln und am besten drüber meditieren. Weil ich sage dir, ganz viele Probleme, auch die wir vielleicht noch in der Seele haben, gehen dadurch weg, oder Depression oder was auch immer nach dir greifen wollt oder Frustration, wenn du weißt, weil das ist letztlich das Tiefste, was wir wissen müssen. Der Vater, nach dem unser ganzer Geist, unser ganzes Wesen verlangt, der liebt uns. Und er liebt uns so sehr. Und er zeigt nicht mit dem Finger auf uns, was wir schon wieder falsch gemacht haben und was hätte besser laufen können, sondern er liebt uns. Natürlich verwandelt er uns, natürlich macht er uns auf Dinge aufmerksam, absolut, aber es ist aus dieser, weil er uns liebt und weil er uns frei sehen möchte, aber es ist auch alles aus dieser absolut bedingungslosen Liebe heraus. Das Einzige, was auf unserer Seite war, ja, Vater, ich liebe dich. Ja, Vater, ich glaube an dich. Ja, Jesus, ich glaube an dich. Halleluja. Halleluja. Das ist unser Bewusstsein als Söhne Gottes. Das ist unser Sein als neue Schöpfungen. Wir sind in dieser Liebe. Halleluja. Und auch dein Bruder und deine Schwester sind genauso geliebt wie du. Weißt du, das ist Gemeinde, wo wir einander als diese geliebten Söhne sehen. Wo es dann auch keine Eifersucht mehr gibt. Weißt du, wie kann es Eifersucht und Konkurrenzkampf geben zwischen Söhnen, die alle gleich geliebt sind? In Familien, wo das nicht so ist und es bevorzugt die Lieblingskinder gibt, da gibt es Verletzungen und da gibt es auch mal Streit oder was auch immer. Aber in der Familie Gottes sind wir alle gleich geliebt. Und alle Söhne, wir haben es auch alle schon geschafft. Weißt du, die Karriere im Reich Gottes ist auch schon, also bist schon angekommen, ist schon vorbei. Wenn du dachtest, boah, jetzt mache ich Karriere im Reich Gottes, dann sagt dir Gott, natürlich wächst du in deinen Gaben und absolut, natürlich. Aber du hast die höchste Stufe schon erklommen. Wir sind nicht im Buddhismus, wo du Erleuchtung, Erleuchtung, Erleuchtung brauchst, sondern du bist bei Jesus und du bist ein Sohn. Du bist ein Sohn Gottes. Juhu! Ganz oben angekommen. Bist schon auf dem Siegertreppchen. Goldmedaille. Also für das Gute ist bei Gott, gibt es an alle gehen Goldmedaillen. Ja? Halleluja. Genau. Schon die zuletzt reinkommen, ne? Der ganz am Ende noch reinkommt, der kriegt den gleichen Lohn wie der, der 30 Jahre geschafft hat. Okay, Halleluja, die Gerechtigkeit Gottes. Halleluja. Genau. Und dieses Geheimnis, dieser Freude, die in uns ist, die macht uns so anziehend für die Ungläubigen, Geheimnis der Evangelisation. Es ist die Freude, die aus uns herauskommt. Und es ist keine aufgesetzte Freude, sondern es ist eine tiefe innere Freude. Und die Menschen spüren das. Selbst wenn du vielleicht was, über was Ernstes redest, aber sie spüren, dass du gespeist bist von einer inneren Freude, die ihresgleichen sucht in der Welt. Und da heißt es hier in 1. Petrus 1,8, den ihr liebt, also Jesus, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Juhu! Herr, wir jubeln über dich mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude. Halleluja! Und weißt du, diese Freude kann dir niemand rauben. Also will einer rauben, aber du lässt es nicht zu. Sag mal, ich lasse es nicht zu. Ich lasse es nicht zu, dass mir jemand diese Freude raubt. Und letztlich, wenn er es mal kurz schafft, der andere, dir diese Freude zu rauben, dann letztlich weißt du auch, okay, wenn es mal kurz weg war, ich weiß, sie ist in mir. Ich habe ja den Herrn der Herren, der die Freude ist, in mir wohnen. Und Halleluja, Feind, ab mit dir. Siebenfach musst du mir wiedergeben, was der Feind mir gestohlen hat. Also ich nehme siebenfache Freude für mich. Und ich jubel, weißt du, jubel immer wieder über deinen Herrn mit dieser verherrlichten, unaussprechlichen Freude. Das freut ihn. Und du kommst aus jedem Tal raus, wenn du dir bewusst machst, ich bin geliebt, ich bin eine neue Schöpfung, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft in diesem Leben. Halleluja. Ich bin geliebt. Bin Gottes Lieblingskind. Er hat ja nur Lieblinge, ne? Nicht keine, sondern nur. Finde ich wirklich viel, viel besser. Und mit dieser verherrlichten Freude gehen wir echt durch dieses Leben. Mach es dir immer wieder bewusst, wenn was anderes nagt, wenn Umstände sich auftürmen wollen. Er sagt, und ich mache mir bewusst, ich bin geliebt wie Jesus. Der Vater liebt mich so, wie er Jesus liebt. Und wenn ich geliebt bin, dann wird alles gut und dann ist alles gut. Und dann weiß ich, meine wahre Natur, der, der ich wirklich bin, die dich wirklich bin, kommt hervor. Ich weiß es, weil ich weiß, einer steht hinter mir, der mich so liebt. Halleluja, wie mich all meine Geschwister auch lieben. Genau. Ja, Amen. Macht, ja, weißt du, so, wir haben diese Liebesnatur Gottes und wir begegnen einander. Du auch deinem Ehepartner, deinen Kindern, deinen natürlichen Familienangehörigen, deinen Arbeitskollegen und wie viel mehr hier in der Gemeinde mit dieser Liebe. Mit dieser Liebe. Also Gemeinde sind Orte, natürlich, wo wir auch gelehrt werden, absolut wichtig, es gehört auch zur Liebe, aber sie sind von der Grundsubstanz Orte der Liebe. Weil seine Gegenwart fühlt sich wohl, wo Liebe ist. Wo seine Gegenwart ist, ist seine Liebe. Wo seine Liebe ist, wird immer seine Gegenwart sein. Und es ist so wunderbar, weißt du, die alte Schöpfung, die kann sagen, den kann ich nicht lieben. Aber die neue Schöpfung, die ist wie Gott. Die hat die gleiche Natur. Und die kann sagen, und ich kann jeden lieben, auch den, der mich furchtbar verletzt hat. Weil die Liebe in mir ist stärker. Und indem du dir das bewusst machst, kannst du ganz viel überwinden auch. Ich habe diese Natur Gottes bekommen. Und vielleicht kann diese Person, die mich verletzt hat, mich nicht lieben. Vielleicht hasst sie mich noch. Oder ist gegen mich oder wie auch immer. Aber ich weiß, mit dieser neuen Natur der Liebe in mir überwinde ich das. Sie ist stärker. Weißt du, diese Liebesnatur ist die Natur der Stärke. Liebe ist Stärke. Hass, Streit, diese ganzen Sachen sind absolute Schwäche. Missgunst und so weiter ist Schwäche. Liebe ist Stärke. Wenn du jemanden liebst, ja, kann er dich letztlich nicht mehr verletzen. Er kann keine Macht mehr über dich haben. Wenn du sagst, aber ich liebe diese Person mit der Liebe Jesu, die in mir ist. Der sagt, meine Seele noch, boah, weiß ich nicht, wie, ob ich den lieben kann. Aber jedes Mal, wenn du dich entscheidest, deinem Geist, der neuen Natur Raum zu geben und die Vorfahrt zu geben, wird deine Seele auch wieder erneuert. Und auch die Seele checkt, boah, lieben ist gut. Lieben macht das Leben leicht. Hassen macht das Leben schwer. Das ist wirklich so. Halleluja. Er ist in uns. Halleluja. Und wenn was, natürlich kommen wir mal in unserem täglichen Leben in Situationen, wo wir nicht in der Liebe reagiert haben. Wem ist es schon mal vielleicht irgendwann, also vor Jahren natürlich, mal so gegangen. Dann haben wir 1. Johannes 1,9. Wo auch immer sie ist. Also jedenfalls steht da, wenn wir ihm unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns reinigt von jeder Sünde und uns auf jeden Fall wiederherstellt, uns ja vollkommen macht in ihm. Das Geheimnis des Christenlebens ist die Freude. Und die Freude kommt aus dem Wissen, wir sind geliebt. Und sie kommt noch aus einem zweiten Wissen. 1. Korinther 1,9. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus. Du bist berufen in die Gemeinschaft von Jesus. Du bist berufen, 24 Stunden in der Gemeinschaft mit deinem Gott zu leben. Und möglichst, er sagt, er bleibt in meiner Liebe, nicht mehr da rauszugehen. Wir sind bestimmt, unser Herz sehnt sich, unser Geist sehnt sich, alles in uns sehnt sich, auch unsere Seele, auch unser Körper, alles sehnt sich, unser ganzes Wesen nach der Gemeinschaft mit unserem Gott. Weil wir haben ihn aufgenommen. Und letztlich wird unsere Seele durch und auch unser Geist und Körper, alles, wird nur da gesättigt, in dieser Gemeinschaft. Oh, wo wir auch Dinge in der Gemeinschaft über die machen, ergibt uns ja schöne Dinge und Urlaub und alles Mögliche. Aber ich sage dir, du kannst in den Urlaub gehen, ja, als alte Schöpfung, die dessen nicht, ja, genau, noch gar nicht Jesus haben. Und du hast vielleicht ein bisschen Fun, aber ohne diese Gemeinschaft wird auch ein Urlaub nicht wahnsinnig schön, aber mit der Gemeinschaft, ein Urlaub, ja, oder jeden Tag, ich sage dir, jeden Arbeitstag, in der Gemeinschaft mit deinem Herrn zu leben, macht jeden Tag zu einem herrlichen Tag. Da macht Arbeiten auch Spaß. Weil du machst alles, was du tust, aus der Gemeinschaft mit ihm. Und es ist so schön, weil wir sind nicht außerhalb der Gemeinschaft geschaffen, sondern wir wurden zur Gemeinschaft geschaffen. Zur Gemeinschaft mit ihm, mit unserem Herrn. Und ich sage, und ich bin sicher, wenn du Bruder Jün hörst oder hören würdest jetzt, oder wir ihn fragen würden, wie war das mit der Gemeinschaft im Gefängnis, dann würde ich sagen, dass das ihn am Leben gehalten hat. Dass er es sicher nicht durchgehalten hätte. Oder all die verfolgten Christen, die wirklich durch Hammermäßiges, was wir uns noch gar nicht vorstellen können, gehen. Einfach. Aber die Gemeinschaft mit dem Herrn, sie lässt uns auch harte Zeiten, auch wenn du durch eine harte Zeit mal gehst, diese Gemeinschaft, sie ist wirklich das, was deine Seele auch schützt, was dein Geist, was deinen ganzen Menschen schützt, was ihn stark macht, was heilt, diese Gemeinschaft heilt, Liebesgemeinschaft heilt. Und ich glaube auch deshalb auch hier, wenn du hierher kommst in diese Liebesgemeinschaft, passiert Heilung. Halleluja, du darfst sein, wie du bist. Du kannst vertrauen, du wirst nicht bloßgestellt. Du wirst nicht kontrolliert, mit dem Finger auf dich gezeigt, sondern du wirst geliebt. Natürlich wirst du auch gelehrt, aber du wirst geliebt. Das ist die Grundsubstanz. Und Halleluja, ich sage dir, in Ehen, wo das so ist, immer mehr, ja, sag immer mehr Halleluja. Ich proklamiere das immer wieder, meine Ehe, und so ist es auch, meine Ehe ist der Himmel auf Erden. Nimm das. Halleluja, sag das jeden Tag. Meine Ehe oder meine zukünftige Ehe, kannst du schon prophetisch sagen, für alle, die noch heiraten, Halleluja, meine zukünftige Ehe wird der Himmel auf Erden. Meine Ehe ist der Himmel auf Erden. Egal, wie lange du verheiratet bist, ja, nimm das. Weil so hat Gott es geschaffen. Die Beziehung mit meinen Geschwistern, der Himmel auf Erden. Die Beziehung oder mein Arbeitsplatz, Halleluja, da kommt immer mehr der Himmel auf Erden hin. Juhu, Halleluja. Oh, ist es gut, da macht es doch wirklich immer mehr Spaß zu arbeiten. Letztlich, wenn es auch manchmal Schwierigkeiten gibt, aber ich sage dir, je mehr du das in Anspruch nimmst, weil du da bist, du bringst den Himmel dahin. Wir haben den Himmel in uns. In dem Moment, als du Jesus aufgenommen hast, kam der Himmel in dich hinein. Und wo du hingehst, kommt jetzt der Himmel. Deshalb ist es, also können sich alle Menschen glücklich schätzen, wenn du kommst. Halleluja. Geh mit diesem Bewusstsein, nicht stolz natürlich, absolut, wir sind uns dessen bewusst, ja, dass natürlich, dass wir alles nur durch ihn haben. Das ist uns absolut, ich glaube, das ist jedem hundertprozentig bewusst. Aber seid ihr es bewusst, mit mir kommt der Himmel an meinen Arbeitsplatz, in die Gemeinde. Ich sage, hier ist so viel Himmel, wenn so viele, Halleluja, Söhne zusammen sind, neue Schöpfung. Wow, deshalb fühlt sich Gott wohl in unserer Mitte. Und deshalb kommt seine Herrlichkeit, da passieren Wunder, weil der Himmel da ist und weil mit dir der Himmel da ist. Also identifizier dich nicht mit den Sachen, die noch nicht so sind. Natürlich geht Gott darauf ein und Gott nimmt es auch raus. Und das ist auch eine Sache, natürlich, alle Sachen, die der Gemeinschaft mit Gott noch im Wege stehen, ja, die in unseren Seelen noch irgendwo schlummern, wie Rebellion und was auch immer, Selbstmitleid, Depression, was auch immer ist, ja, die müssen raus. Trigger, ja, kennst du Trigger? Du wirst getriggert durch irgendetwas. Das bringt der Herr auch in der Gemeinde, wenn du mit ihm lebst, hoch. Und ich glaube, in dieser Zeit möchte Gott, dass wir, weil die Seele, die will das immer umschiffen, die will dem immer aus dem Weg gehen. Die will jedem Trigger, was uns triggern könnte, möglichst meilenweit aus dem Weg gehen, einen großen Bogen machen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns auch in dieser Zeit dem stellen, was bringt mich plötzlich dazu, hochzugehen. Und dann nicht Deckel drauf, die anderen sind schuld, der ist so blöd, weil der so ist, wie er nun mal ist. Deshalb muss ich mich aufregen immer über den. Vielleicht hat er auch einen gewissen Anteil, aber den musst du dir jetzt keinen Gedanken machen, sondern mach dir Gedanken um den Anteil, der bei dir noch ist. Weil ich glaube, je triggerfreier wir sind, umso freier unsere Seele auch ist von Sachen, die uns hochbringen, Verletzungen und so weiter, umso schöner wird die Gemeinschaft auch mit unserem Herrn. Weil da nichts mehr dazwischen steht. Das Gute ist, also wir als neue Schöpfung, wir können das zulassen und wir können dem ins Angesicht schauen, wenn uns oder eine Person, sie regt dich immer auf oder so, ja, oder in der Ehe, du kommst immer an einen Punkt, wo ihr beide voll hochgeht aneinander, dann muss man das ja nicht auf Jahre immer so weiterleben, sondern man kann ja sagen, warum gehen wir eigentlich da immer so hoch miteinander? Lass uns das doch mal anschauen. Lass uns dann am besten um Vergebung bitten, gegenseitig. Und Halleluja. Und Gott vertrauen, dass er das wegnimmt. Und Herr, ich möchte wirklich mit dir die schönste, ich glaube, wenn wir da sind, dass wir sagen, Herr, ich möchte mit dir die schönste Gemeinschaft haben. Und ich möchte auch mit meinem Ehepartner die schönste Gemeinschaft haben, mit meinen Kindern, mit meinen Geschwistern in der Gemeinde und alles, was das noch irgendwie stört, einfach diese Störsender, die noch irgendwo durch Sachen natürlich, die wir erlebt haben, Enttäuschung, was auch immer, die müssen raus aus mir. Seid ihr einverstanden? Nicht mehr weglaufen, unter den Teppich, ja. Es gibt Familien, dir wird alles unter den Teppich gekehrt, ja, alles runter, immer Teppich drauf, der Teppich wird immer bäuchiger, wauchiger, weil so viel drunter gekommen ist. Aber wir müssen keine Angst haben, weil Jesus hält uns. Und natürlich, wir haben auch einander, natürlich da zu helfen oder zu beten, absolut. Aber wichtig, dass wir uns dem stellen und wissen, als neue Schöpfungen, es ist keine Verdammnis für uns, weil wir sind Söhne. Und er liebt uns. Und alles, auch, ja, dem wir uns stellen, was vielleicht noch da ist, dem stellen wir uns als diese geliebten Söhne, als die, die es schon geschafft haben, als die, die der Vater so liebt, wie er Jesus liebt. Und als die, die er verwandelt und die den Herrn anschauen und in sein Ebenbild verwandeln werden, immer mehr. Weil wir schauen immer ihn an, wir schauen den Herrn an, wir werden die immer verwandelt. Und ich sagte immer, wenn was hochkommt, also bei uns war es auch so, immer, wenn was hochgekommen ist, und wir haben das bereinigt vor Gott, einander um Vergebung gebeten, dem Herrn vertraut, dass ja, es immer besser mit uns wird und so weiter. hat unsere Liebe tiefer gemacht. Und immer, oder vielleicht hast du noch irgendwas, wo du enttäuscht bist von Gott. Oder weil er vielleicht dich durch eine schwere Zeit hat gehen lassen. Das ist, kann auch sein, dass du jetzt gar nicht mehr so in die Gemeinschaft mit Gott möchtest, weil da noch so eine Enttäuschung sitzt. Dann lass es hochsteigen und sag, ja, warum komme ich denn nie so richtig in die richtige Gemeinschaft mit ihm? Ich will das ja eigentlich, alles will es eigentlich, aber irgendwie auch wieder nicht. Dann lass es hochkommen und sagen, wo bin ich eigentlich enttäuscht? Ist da noch eine Enttäuschung? Ist da noch eine Verletzung oder wo ich eine Anklage habe? Meistens irgendeine Anklage gegen Gott. Und dann können wir zu ihm kommen, Halleluja, als seine geliebten Kinder und sagen, Herr, tut mir leid, wo ich da eine Anklage zum Beispiel zugelassen habe und ich bitte dich, dass du mich reinigst durch dein Blut. Und ich sehe mich so nach absolut vollkommen wiederhergestellter Beziehung mit dir. Alles in mir möchte in dieser wiederhergestellten Beziehung mit dir leben. Und in dieser Liebesbeziehung mit dir. Und ich glaube wirklich, Halleluja, in dieser Zeit, wo der äußere Friede teilweise bedroht ist, ist es Zeit, dass die Söhne Gottes in ihrem Innern Frieden haben und Frieden machen. Halleluja. Und wir machen Frieden. Bist du bereit, Frieden zu machen mit dem Herrn, mit dir selber und mit deinen Geschwistern? Halleluja. Lass uns nochmal zusammen beten. Nee, ihr könnt sitzen bleiben. Genau, darfst es dir gemütlich machen. Halleluja. Ich möchte noch beten. Vater, wir kommen zu dir und wir danken dir so sehr für das Geschenk, das du uns gemacht hast in deinem Sohn. Und wir danken dir, dass wir neue Schöpfung geworden sind und dass du uns zu neuen Schöpfung gemacht hast. Und dass wir deine über alles geliebten Kinder sind. Herr, dass du uns sogar so liebst, wie du Jesus liebst. Und wir danken dir für das Geschenk der absoluten Freude. Und Herr, wir jubeln über dich voller Freude. Und wir sind geschaffen, um Gemeinschaft mit dir zu haben. Und ich danke dir, Herr. Und wir sagen dir auch heute Abend, Herr, wo irgendetwas noch die Gemeinschaft mit dir oder auch mit unseren Geschwistern noch stört, das sagen wir dir heute Abend. Also wenn du das machen möchtest, Herr, ich gebe dir freien Zugang. Und ich lasse es hoch und ich möchte es nicht unter den Teppich kehren, sondern ich möchte wahrhaftig vor dir sein. Und ich weiß, in deiner Liebe gibt es keine Verdammnis. Und du machst alles gut, sodass ich das vollkommene Leben wie im Himmel so auf Erden leben kann. Und Herr, ich nehme deine Freiheit in Anspruch heute Abend. Und ich sage auch, dass ich jede Anklage gegen dich loslasse. Und auch jede Anklage gegen mich und jede Anklage gegen andere Menschen. Und ich danke dir, Herr, ich vergebe. Du hast mir die Natur der Vergebung und der Liebe gegeben. Und ich vergebe, Herr, so wie du mir vergeben hast, vergebe ich anderen. Und ich danke dir von ganzem Herzen. Halleluja. Das, was immer oder auch in Zukunft vielleicht noch herauskommt, Herr, dass du das wegnimmst und mich völlig reinigst, sodass ich die beste Beziehung mit dir habe, in meiner Ehe, mit meinen Kindern, mit meinen Arbeitskollegen, einfach überall. Ich vertraue dir von ganzem Herzen und ich danke dir, Herr, dass du mich neu gemacht hast. Und ich danke dir für deine wiederherstellende Kraft in meinem ganzen Menschen, auch in meiner Seele. Ich danke dir, Herr, dass dein Wort wahr ist und dass du mich durch dein Wort neu geboren hast und durch deinen Geist. Halleluja. Danke, Jesus, von ganzem Herzen. Sag ihm, Herr, ich liebe dich. Von ganzem Herzen. Und ich danke dir, dass du mich neu gemacht hast und dass du auch meine Seele erneuerst jeden Tag. Und dass wir die herrlichste Gemeinschaft miteinander haben. Und auch mit meinen Geschwistern. Und den Menschen um mich herum. Ich danke dir, Herr, dass überall, wo ich bin, der Himmel auf die Erde kommt. Deine Liebe und deine Freude. Und ich lasse mir von niemandem diese Freude rauben. Ich freue mich in dir mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude. Diese Freude ist in mir und sie sprudelt in mir jeden Tag, in jeder Situation. Und Menschen werden aufmerksam auf dich, weil sie diese tiefe Freude in mir erkennen, die echt ist und von dir kommt. Danke, Jesus. In Jesu Namen. Amen und Amen. Danke, Jesus. Wir preisen dich. Wir loben dich, Herr. Amen. Wow. Was für eine starke Stunde. Halleluja. Amen. Hast du so richtig schön gebadet in deinem neuen Sein als neue Schöpfung, ha? Als Liebender und Liebende, voll der Freude, Halleluja. Immer schön gesättigt und genährt. Ich glaube, heute Abend hast du ein gutes Menü bekommen, Halleluja. Besser als jedes 5- oder 7-Gänge-Menü. Weißt du, Herrn, Feinschmeckerlokal. Feinschmecker-Lokal, Glory Life, Halleluja. Preis den Herrn, ja. Amen, so gehen wir voran, Halleluja, in dieser Freude. Wir haben wirklich allen Grund, uns zu freuen. Freude, die von innen kommt. Halleluja. Ja. Super, jetzt geben wir noch zum Schluss aus dieser Freude heraus. Tun wir einfach den Heiligen Geist fragen, sagen wir, Heiliger Geist, was möchtest du, dass ich geben soll heute Abend? Und dann tun wir das, was er uns sagt. Wir lernen ja, die Stimme Gottes zu hören. Also du hörst seine Stimme und er wird es dir zeigen. Du kannst hier vor Ort per Verpflichtungserklärung geben oder in bar. Per Livestream werden die Infos eingeblendet. Genau, Überweisung, PayPal oder Kreditkarte. Tut einfach das, was er euch zeigt. Okay, und dann geben wir die Eimer durch. Und währenddessen lese ich noch ein paar starke Zeugnisse vor heute Abend. Einfach mal auch von Leuten aus unserer Mitte, die wirklich freigesetzt worden sind, einfach die Kraft Gottes weiterzugeben. Zum Beispiel schreibt hier die Emma nach dem Encounter-Wochenende. Sie war im Encounter-Wochenende und sagt, sie war ganz im Flow und sie traf sich mit ihrer Schwester zum Essen und sie erzählte, dass sie eben auf dem Schnee ausgerutscht sei. Und so weiter. Nach dem Essen wollte sie aufstehen, um das Lokal zu verlassen. Und sie merkte, dass ihr Knöchel sehr schmerzte, sodass sie nicht richtig auftreten konnte und der Knöchel total angeschwollen war. Ich sagte, da müssen wir wohl beten. Meine Schwester antwortete, ja, gerne. Im Auto angekommen, ließ ich die CD von Irina laufen. Vor dem Haus angekommen, war ich bereit, Hand auf die geschwollene Stelle, in Jesu Namen den Bändern und Knöcheln geboten, in die göttliche Ordnung zu kommen. Der Schrecken in der Seele musste gehen im Namen Jesus. Ja, sie kam frisch vom Encounter-Wochenende, war sie frisch gelehrt. Nach dem ersten und auch dem zweiten Reinsprechen passierte scheinbar nichts. Ich verabschiedete meine Schwester mit den Worten, die Verletzung muss gehen. So humpelte meine Schwester ins Haus. 2 Tage später erfuhr ich, dass der Knöchel am nächsten Morgen so gut wie nicht mehr schmerzte und die Schwellung komplett verschwunden ist. Auch beim Röntgen sah man keine Verletzung. Halleluja, danke Jesus. Amen. Dass wenn wir mutig sind, einfach weiterzugeben, was wir haben. Hier ist ein anderes Beispiel. Beim Spazierengehen traf ich eine Frau, die ich vom Sehen her kannte. Ich begrüßte sie und fragte nach ihrem Befinden. Sie antwortete, dass sie an Kniearthrose leide und starke Schmerzen habe. Ich ging nicht darauf ein und verabschiedete mich von ihr. Doch der Gedanke stand in mir auf, bete doch für sie. Ich tat Buße, dass ich zuerst gekniffen hatte und rief ihr hinterher. Sie blieb stehen und ich fragte die Frau, ob sie an Jesus glaubt und ich für sie beten dürfe. Das durfte ich. Nach ein paar Tagen begegneten wir uns wieder und ich erkundigte mich, ob es ihr besser gehe. Sie sagte, ja, die Schmerzen in den Kniegelenken haben mich nach dem Gebet verlassen. Sie sind nicht mehr da, es geht mir gut. Danke, Jesus, du hast wunderbar gewirkt. Amen. Das ist, wenn wir doch das tun, was Gott uns gezeigt hat. Halleluja. Hier ist ein starker Bericht. von der Manela von der Schatzsuche hier vor der Glory Life Schule, wie Gott ihnen wirklich die Schätze gezeigt hat, ihnen Eindrücke gegeben hat, alle möglichen Sachen. Ja, also wer da noch nie dabei war, kann ich dir nur mal empfehlen. Zum Beispiel hatten sie hier ein Wort der Erkenntnis, grüne Jacke und Fischstäbchen, ganzer Fisch mit Augen und Kopfschmerzen. Ist doch heiß, ne? Und als wir losgingen, war sie im Marktkauf und so weiter. Zuerst sah sie eine Frau mit Krücke, ging auf sie zu, sie hatte Rheuma, ich durfte für sie beten. Dann gingen wir weiter und waren bei der Tiefkühlabteilung Fisch. Und gegenüber hat Dietmar unseren Schatz ausfindig gemacht. Hatte im Wagen 2 Packungen Fischstäbchen und daneben den kompletten Fisch mit Augen in der Folie und eine grüne Jacke an. Ich fragte sie, ob sie unter Kopfschmerzen leidet und sie bejahte. Ich durfte für sie beten, genau wie sie es hatten. Sie war sehr offen und glaubt aber noch mehr an das Universum bis jetzt. Ja. Aber das wird sich ändern. Amen. So, und weitere solche Zeugen. So ist der Hammer. Ha? Halleluja. Preis den Herrn. So stark. So gut. Oder hier, ein Glory House Teilnehmer konnte diese Woche einen langjährigen Kollegen zu Jesus führen, der sich scheiden lassen wollte und sich das Leben nehmen wollte. Als der Teilnehmer mit seiner Frau zusammen das Haus des Kollegen freigebetet hatte, hat nicht nur der Kollege, sondern auch dessen Frau ihr Leben Jesus gegeben und sie haben Befreiung erlebt. Das ist wunderschön. Hammer. Halleluja. Das sind die Söhne der Herrlichkeit, die aktiv sind. Wenn du ein Zeugnis hast, auch wenn du über Livestream zuschaust, wo du aktiv warst und erlebt hast, wie Jesus gewirkt hat, dann schreib uns einmal das Zeugnis, das ermutigt uns. Und du, wenn du hier bist oder zuhörst auch, dann sag auch immer gleich, wenn du diese Zeugnisse hörst, sag, okay, das ziehe ich mir auch. Das nächste Mal ziehe ich mir auch die Kühnheit zu beten oder umzudrehen und zu sagen, hey, kann ich nicht doch für sie beten? Ja, oder wirklich einfach auch, ja, einfach Leuten was weiterzugeben. Hier, das muss ich ja noch lesen, weil das ist auch so stark, einfach von dem Schüler, ja, aus dem Glory House, der im Glory House ist, also ein junger Teilnehmer aus dem Glory House, erzählte von seinen Erfahrungen, als er mit einigen Schulkameraden in der Stadt unterwegs war, sprach sie, also die Gruppe, eine obdachlose Frau an und bat sie um Geld. Als seine Freunde ihr etwas gaben, wurde unser Glory House Teilnehmer plötzlich von Gottes Geist ergriffen und begann ihr das Evangelium zu predigen. Mit den Schulkameraden, vor den Schulkameraden. Hammer, hammer, hammer. Er erklärte ihr, was am Kreuz geschehen war, dass Jesus sie sehr liebt und dass er einen Plan für ihr Leben hat. Die Frau war tief berührt und entschied sich bewusst, ihr Leben Jesus zu geben. Die Mitschüler waren überrascht und positiv beeindruckt, als sie ihn predigten hörten. Halleluja, Amen. Also, sagt es, ziehe ich mir, diese Kühnheit ziehe ich mir in Jesu Namen. Amen.